Färöer Inseln. Ich schreibe in dieser Sprache, die ich nicht spreche, die du aber kennst. Eine verlorene, von neuen Strömungen verdrängte Sprache. Irland. Von salziger Luft durchdrängte Sprache. Brest, Frankreich, 48 Grad nördlicher Breite. Golfstrom. Dort, wo die Labradorsee, das europäische Nordmeer und die Grönlandsee zusammentreffen, dort beginnt der Atlantische Ozean. Am Rande des Polarkreises, in einem weiten Eisfeld, das durchzogen ist von Rinnen, die sich winden wie Meeresschlangen. In einer Landschaft, die bedeckt ist von Gletschern, Eisbergen und Eisschollen. In dieser weißen Welt, in der die Erde, die Luft und das Wasser ineinander übergehen, vermischen sich Festes, Flüssiges und schemenhafte Flocken. Eisflut, Frostmeer, nebelhafter. Fiebernder Dunst. Zwei bis vier Meter misst die vereiste Kruste, die den Ozean von der Atmosphäre schützt. Trügerische Starrheit. In diesen eisigen Wassern, undurchdringlich wie tausendjährige Nächte, bricht sich die irdische Landschaft, bilden sich Täler, Hochebenen, Bergketten, deren Gipfel zu Inseln aufgetürmt in den Himmel ragen. Talkessel, Meerengen, Schluchten und erloschene Vulkane, die an der Wasseroberfläche zarte Atolle zeichnen. Die Strömungen des Meeres ersetzen die Winde. Schichtung der Flüssigkeiten. Bewegung der ozeanischen Wasserschichten, ausgelöst durch Veränderungen des spezifischen Gewichts, des Salzgehalts und der Temperatur. Golfstrom. Porto, 41 Grad nördlicher Breite. Lissabon, 39 Grad nördlicher Breite. Ich stelle mir vor, wie du aufrecht auf der Schiffsbrücke stehst. Die Azoren. Husteln hältst du mit deinen zarten Fingern den Kragen deines Mantels. Suchst in der Unendlichkeit des Blaus, das dich umgibt, nach Zeichen, die diesem wundersamen Unternehmen Sinn verleihen würden. Kanarische Inseln. Um dich herum ertönen Stimmen, die sich mit dem Lärm der Wellen mischen. Wendekreis des Krebses. Polen sind es, Russen, Deutsche, Ukrainer, Armenier. Ihre Sprachen wirken sonderbar vertraut, als ob sich hinter jedem Wort ein anderes verberge, das du verstehst. Du kennst die Zerbrechlichkeit der Gefühle. Du weißt, dass das Aussprechen der Angst in der schneidend eisigen Luft am Tag ein schon schwankendes Vertrauen zerreiben kann. Die Kapverdischen Inseln. Dakar, Senegal. Äquator. Südhalbkugel. Am Heck des Schiffes versuchen die auseinanderstrebenden Wellen noch einen Moment den Zusammenhalt zu wahren. Der Ozean aber ergreift sie mit seinen Wirbeln, sie zerbrechen, dehnen und verlieren sich. Kaum geboren, schon fesselt uns die Greifbarkeit des Todes an die Gegenwart. Du schließt einen Kragen. Brasil. Brasilien, denkst du. Deine Lippen erwärmen sich beim Gedanken an dieses Wort. Brasil. Dein lächelnder Klang. Wohltuend wird die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut nach einem langen Winter. Brasil. Brasil. Laut Statistik emigrierte zu Anfang der 20er Jahre ungefähr 1 Million Flüchtlinge pro Jahr von Europa nach Nordamerika. Die Anfänge dieser Wanderung liegen 500 Jahre zurück. Genau 500 Jahre dauert auch der Zyklus der atlantischen Wasserbewegungen. Das Schiff hält seinen Kurs und trotz dem Meer, das gegen seine Bordwände schlägt. Immer tiefer in der Undurchdringlichkeit blinden Nebels das nicht mehr Fühlbare erforschen. Abgleiten der Gefühle. Zeitlinien interkontinentalen Vagabundierens bilden den Kontrast zum langsamen Vordringen der tiefen Wasser in Richtung Südhalbkugel. Ein Strom in nächster Nähe des Erdzentrums, der sich an den Boden des Ozeans schmiegt. New Density. Nouvelle Density. Nova Densidade. Neue Wichte. Meine Worte sinken langsam zum Grund des Ozeans. No coração do oceano. Vorzeichen einer langen Reise, Weltreise in unbekannten Meeren. Um tour mundial por mares desconhecidos. A world tour on unknown seas. Thank you. 1758 Meter Tiefe. Golf von Guinea, Libreville, Gabun, Wendekreis des Steinbocks. Kap der guten Hoffnung. Weddellmeer. Das Eis des Meeres besteht fast nur aus Süßwasser. Bei seiner Bildung wird das Salz ausgeschieden und die entstehende Lake mischt sich mit dem Meerwasser, dessen spezifisches Gewicht aufgrund der Kälte hoch ist und durch das zusätzlich aufgenommene Salz noch zunimmt. Die obere Wasserschicht, die jetzt eine höhere Dichte hat als die darunterliegende, sucht diese zu verdrängen. Die Wassersäule wird instabil und sinkt in die Tiefen des Ozeans ab. Ich trage in mir das Meer. Ich kenne seinen Rhythmus. Eu trago o mar dentro de mim, eu conheço seu ritmo. É ele que sob suas ondas balança teu destino. É ele que carrega o meu. Der sein Schicksal wiegt und das meinige trägt. Montevideo, 35 Grad südlicher Breite. Montevideo, 35 Grad Latitud Sul. São Paulo, 24 Grad südlicher Breite. Wendekreis des Steinbocks. Tropicana. Rio de Janeiro. Equator. Hemisfério Norte. Nordhalbkugel. Diese Worte werden in einigen hundert Jahren wieder hervorsprudeln in der Sprache unserer Erben. They will spring back these words in few hundred years. In the tongue of our hearers. Renewed and alike. Verjüngt und unverändert zwischen dem ersehnten Anderswo und der Wahlheimat unserer Vorfahren. Caracas. Mirabo, 6 Grad nördlicher Breite. Porto Rico. Trópico de Câncer. Wendekreis des Ellipses. Die Bermudas. Nova York. New York. Große Bank vor Neufundland. Der Hannover. Labradorsee. Nach dem langsamen Durchqueren des Atlantiks in südlicher Richtung, dem Umrunden des Kaps der Guten Hoffnung und dem weiteren Weg nach Osten am Grund des Indischen und des Pazifischen Ozeans, an der Küstenlinie des antarktischen Kontinents entlang, treten die tiefen Wasser wieder an die Oberfläche. Nun kehren sie auf einem fast identischen Weg wieder zum europäischen Nordmeer zurück, durchqueren den Atlantischen Ozean von Süden nach Norden, um erneut dort abzutauchen, wo Grönland seine Eiszunge herausstreckt. Beständiges Kreisen. Cyclus permanentis. Cycle permanent. Permanent cycles. Permanent cycles. Balancement périodique. Periodisches Wiegen. Cycle permanent. Jeu de flux et de reflux. Flux, reflux. Flut, Ebbe. Spiel von Ebbe, Flut und Flut. Ebbe, abebben. Ebbe, zurückfluten. Ebben, Flut, Ebbe. Flut, Ebbe.